Guten Tag, meine Damen und Herren, guten Tag, liebe Kollegen. Also meine Hauptthese, mein Hauptthema heißt die Zukunft der europäischen Völker. Und eigentlich meine Hauptthese ist, das ist mein Titel, ist, dass die Zukunft der europäischen Völker bzw. Überlebenschancen am besten in der Abschaffung der Kleinstaaterei und der Kleinnationalismus liegt. So wie in der Belebung der Reichsidee. Wir sollen diese Konzepte, diese Begriffe jetzt klären. Warum? Weil die heutige Lage, also die demografische und die ethnische Lage, besonders in Westeuropa und in Amerika, hat sich völlig verändert. Und deswegen die Begriffe wie Staat, Volk, Volkszugehörigkeit, Identität, die haben heute eine ganz andere Bedeutung. Und hier sollen wir mindestens eine gemeinsame Sprache finden. Ich werde zuerst mit ein paar Beispielen, ich werde auf ein paar gegensätzliche historische Abweichungen hinweisen, die ein bisschen paradoxal klingen, die unerwartet waren. Und danach werde ich zuerst eine erste Schlussfolgerung machen. Vor 25 Jahren ungefähr, also Ende 80er Jahren, Anfang 90er Jahren, ging der Kommunismus in Osteuropa, also in Osteuropa und der Sowjetunion, in Russland zugrunde. Und man fragt sich auch für den Grund. Und der Grund dafür war teilweise, dass sich sein Gedankengut und seine Ideen schon besser unter einem anderen Namen im Westen bzw. in Amerika behauptet hatten. Die Ideen der Gleichheit, die Ideen der Gleichschaltung, der Glaube an einen ständigen ökonomischen Fortschritt. Alle diese Ideen, über welche die später der junge Bolschewiken oder Spätmarxisten geträumt hatten, und auch viele, viele Intellektuellen und viele Politiker hier in Westeuropa, hatten sich paradoxerweise am besten im Westen beziehungsweise in Amerika verwirklicht. Und das war nicht der Fall, leider in Osteuropa, im kommunistischen Osteuropa. Hier ist eine zweite historische, unerwartete Abweichung. Osteuropa, beziehungsweise Kroatien, wenn Sie wollen, woher ich stamme, oder Rumänien, Slowakei, Tschechei, auch Russland zum Teile, die sind heute mehr europäisch als westeuropäische Völker. Und jetzt fragt man sich diese Frage, warum? Also, wieder eine historische, unerwartete Abweichung. Dank der bescheidenen Lebensverhältnissen in Osteuropa, im ehemaligen kommunistischen Osteuropa und ehemaligen Sowjetunion, hatten diese Länder, hatten diese Völker nie eine Anziehungskraft für die Zuwanderer, für die Ausländer aus der Dritten Welt. Abgesehen von der Tatsache, dass der Kommunismus theoretisch auch ein Multikulti-System hochlobte, hoch predigte, und eigentlich auch seine Grenzen, mindestens in Theorie, aber auch in Praxis für die Zuwanderer offen hielt. Es gab, abgesehen von ein paar Studenten aus diesen wie heißt es, diesen Ländern aus Palästina, aus Syrien und so weiter, ja, in DDR gab es ziemlich viele Vietnamesen und so weiter. Aber abgesehen von diesen kleinen Enklaven gab es in Osteuropa, im kommunistischen Europa, gar keine Zuwanderer aus der Dritten Welt. Und hier haben wir wieder ein Paradox. Warum war das der Fall? Warum geschah das? Und selbstverständlich versuchen wir jetzt die Gedankengänge, versuchen wir ein bisschen Einfühlungsvermögen hier zu üben. Und es ist erklärlich, warum die Zuwanderer aus der Dritten Welt in den 60er und 70er Jahren sich bequemer fühlten in, sagen wir, Frankfurt am Main oder in Frankfurt an der Oder. Sie wussten genau, dass in den sogenannten faschistischen Ländern Westeuropas, also auch selbstverständlich in Kolonialländern wie Frankreich oder England, dass das Leben viel bequemer war als in den Ländern des Realsozialismus. Die waren nicht dumm, die waren ziemlich intelligent in diesem Sinne. Hier, meine Damen, haben wir noch ein dritter Punkt. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Mindestens für jene von euch, die eine Zeit länger in den Ländern der Dritten Welt gelebt haben. Also, es ist eine weit verbreitete Annahme, und das sieht man, das hört man in Le Monde oder, weiß ich nicht, in Le Figaro und auch in der Süddeutsche Zeitung oder der FAZ oder in den linksliberalen Medien und von den Antifas ganz zu schweigen, dass die Deutschen oder das deutsche Volk und der Franzosen, dass sie immer fremdfeindlich eingesinnt sind und dass sie Rassisten sind. Was heißt das heute Rassismus? Jetzt werde ich mich daran nicht sehr viel einlassen über die Soziobiologie und was heißt eigentlich das territoriale Imperativ. Falls Sie interessiert sind, kann ich Ihnen ein paar Bücher hier vorweisen und ein paar bibliografische Notizen auch zu Ihrer Aufmerksamkeit bringen. Aber jene von euch, jene von uns, die eine längere Zeit in den Ländern der Dritten Welt gelebt haben, zum Beispiel wie in Algerien oder in Nordafrika oder in der Türkei, ganz zu schweigen von Lateinamerika, jene von euch, jene von uns wissen genau, sehr gut, was Rassenbewusstsein und was kulturelle Ausgrenzung gehört, inmitten der eigenen Bevölkerung. Hier gebe ich ein paar Beispiele, Sie wissen das auswendig. Ein Mestizo, wissen Sie, was ein Mestizo ist? Ein Mestizo oder ein Cholo, ein Mexikaner. Ungefähr 20% der Leute in Mexiko, die sind nicht europäische, das sind die Mischlinge. Also sagen wir Mischling, heute dieses Wort, das hat ein pejoratives, nicht sehr politisch korrekte Konnotation. Und diese Leute wissen ganz genau in ihrem Heimat, welchem Kreise sie angehören sollen und sollten. Die haben nichts zu tun mit diesen oberen Kreisen in Mexiko, ganz zu schweigen von der Türkei. Und diese oberen Kreisen sind fast ausschließlich aus den Mexikanern der europäischen Abstammung zusammengesetzt. Das finden Sie auch in Algerien, das finden Sie auch in Marokko, wo die Leute, also selbstverständlich, diese Regierungskreisen, die werden nicht thematisieren über ihre Genotypen und ihre Haplotypen und weiß ich nicht was, aber sie wissen genau, was ihre Hauptcouleur bedeutet. So, diesen armen Leuten, diesen Mestizos in Amerika, es gibt viele, 50 Millionen ungefähr, ganz zu schweigen von den Türken, Osttürken mit asiatischen Gesichtszügen, die haben nichts zu tun, oder das ist nicht in öffentlicher gesagt, aber sie haben wenige Kontakte mit den oberen Schichten der Türkei und viele dieser oberen Schichten der Türkei, ich weiß nicht, in wie viel Sie die türkische Gesellschaft kennen, die sind sehr stolz auf ihre europäische bzw. bosnische oder albanische Herkunft. Reden Sie ein bisschen mit diesen oberen Schichten aus der Türkei hier in Berlin vielleicht. Die werden Ihnen viele Dinge sagen, im Privat selbstverständlich. So, das Gleiche gilt auch für die Romas und die Sintis. Das ist wieder ein Paradox. In Osteuropa sind die Romas und die Sinti oder die Zigeuner. Besonders in Rumänien oder in Ungarn gibt es ungefähr 1,5 Millionen Romas. Die sind oft gerügt und auch einmal heimlich geprügelt manchmal. Und sie wissen genau, dass sie in den BRD jetzt mehr Rechte vorfinden würden, als in ihren Heimatländern. Und diese Rechte bleiben ihnen ziemlich oft versperrt, ob in Türkei, ob in Mexiko. Und irgendwo anders. So zum Beispiel ein Mestizo, ein Mischling aus Mexiko in seinem neu entdeckten Amerika, sagen wir Neu-Arizona, in Mexiko, in Kalifornien gibt es jetzt die Mehrzahl der Einwohner in Kalifornien sind die Leute mexikanischer Abstammung. Die wissen, dass sie dort viele Vorrechte verfinden können. Sie können sich immer an die verschiedenen Kreisen, katholische Kreisen und auch linksliberale Kreisen, die stellen ihnen auch frei Anwälte zur Verfügung. Über diese Dinge, über diese Vorrechte können Sie nicht in Ihren Herkunftsländern träumen. Also das war der dritte Punkt. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig für unseren Anfang. Also meine erste Zusammenfassung, meine Damen und Herren. Wir hier, wie alle hier, sollen vermeiden, diese zweckpessimistische Entwürfe oder diese Pläne zu entwerfen und zu machen. Die Geschichte kennt keine Ende. Ich werde nicht sagen, dass ich ein Historiker, ein historischer Optimist bin. Aber man soll nicht diese apokalyptischen Szenarien über das Absterben der europäischen Völker immer hervorrufen. Die Geschichte ist stets offen. Es gibt immer Möglichkeiten. Ich erinnere mich ziemlich oft, und ich werde jetzt nicht prahlen mit vielen Namen, aber ich würde Ihnen auch das Buch von Ernst Jünger empfehlen, An der Zeitmauer. Das ist ein philosophisches Buch, wo er über diese zyklischen Zeiten gegenüber lineare Zeiten spricht und redet. Und eigentlich, wir leben ja auch in zyklischen Zeiten. Wir haben diese große liberale Systemmauer vor unseren Augen, und das sieht jetzt aus, als ob es keine Ende dazu, als ob die Geschichte zu Ende wäre. Aber das ist auch falsch. Und wir sollen diese Gedankengänge vermeiden. Immer gibt es Möglichkeiten, und schon morgen übermorgen kann diese Zeitmauer zusammenstürzen. Gehen wir jetzt zum zweiten Punkt, meine Damen und Herren. Das sind osteuropäische Völker und westeuropäische Völker. Es ist sehr wichtig für uns alle hier, dass wir uns gut verstehen und dass wir mindestens die gemeinsame Methodologie benutzen. Ob Sie mir zustimmen oder nicht, das ist eine ganz andere Frage. Sie können mir immer kritische Fragen stellen. Aber ich möchte gerne wissen, dass die Sinndeutung, den Begriff, die gleichen Sinndeutung den Begriffen geben. Zum Beispiel Selbstwahrnehmung der osteuropäischen Völker ist ziemlich verschieden vor ihrer, also von der Selbstwahrnehmung der westeuropäischen Völker, so im Allgemeinen gesprochen. Ich werde Ihnen gleich viele Beispiele geben. Zum Beispiel das Hauptthema für uns heute hier und auch für viele unserer Kollegen in England oder in England, und dann in Spanien und dann auch in Frankreich, insbesondere in Frankreich, wo es 50% der Nicht-Europäer gibt, 50, hier gibt es ungefähr 10%, in Amerika 30% und in Belgien 12% ungefähr, nicht-europäische Abstammung zu lernen. Also das ist unser Hauptthema, weil im Lichte dieser massiven Zuwanderung fragt man sich auch als ein Laie, wozu geht das, was bin ich? Was heißt ein Deutscher zu sein? Was heißt ein Franzose zu sein? Was heißt ein Amerikaner zu sein? Ich bin auch amerikanischer Staatsbürger. Dort gibt es fast 30% der Leute, die nicht meine Abstammung sind, die nicht meine Herkunft sind, die nicht meine Genealogie sind. Und was heißt jetzt prahlen, ach, ich bin gut, ein guter Deutscher, wenn es 10% der Leute, die in der BRD leben, die sind keine Deutsche, die sind keine Herkunftsdeutsche. Die kommen nicht aus Kasachstan oder Wolgadeutschen oder weiß ich nicht, aus Sudetenland. Die kommen aus ganz anderen verschiedenen Antipoden. So, das sind die Fragen, die wir uns stellen sollen. Das ist heute das Hauptthema bei vielen nationalgesinnten Leuten und Parteien in Westeuropa und auch bei ihren Stellvertretern, wie bei den Leuten von den NPD, Front National, Front National Front und auch Flams Belang und auch verschiedenen Forza Italia, Flamma Tricolore. Und jetzt muss man wieder ein bisschen zurückgehen. Vor 30, 40 Jahren, das war kein Thema in Westeuropa. Ja, in gewissermaßen war. Ja, abgesehen von kleinen Unruhen in Südtirol oder in Baskenland oder auf der Korsika, auch in Nordirland, das war kein Hauptthema. In den 80er Jahren, das Hauptthema war, dass wir waren fixiert damit, war der Kommunismus und die kommunistische Gefahr. Jetzt, meine Damen und Herren, fragen Sie sich kritisch, denken Sie schnell jetzt. Im Lichte der heutigen Massenzuwanderung, viele Völkerschaften aus der dritten Welt, ungefähr jetzt in Westeuropa gibt es 35 Millionen Leute, die nicht europäisch Abstammung sind. Man sollte sich fragen, inwie schnell oder inwie groß wirklich diese kommunistische Gefahr eine echte Gefahr war. Jetzt sollen wir uns diese Frage stellen. Hätten nicht die Franzosen, hätten nicht die Flammen, hätten nicht die Wallonen, wenn Sie wollen, besser ihre Identität und ihr Volksbewusstsein unter Kommunismus abgesichert und behalten? Was glauben Sie dazu? Allerdings, Osteuropäer haben keine Probleme mit ihrem Nationalmasochismus. Sie haben kein Problem mit ihrem nationalen Stolz. Und ich komme darauf gleich. In Osteuropa gibt es keine Zuwanderer aus der dritten Welt. Und die meisten osteuropäischen Politiker, nicht unbedingt die nationale Gesicht, sind ein Politiker, also normal, also, ja, also implizite, würde ich sagen, fast Nationalisten. Die denken nicht, die sollen nicht über diese Multikulti-Debatten debattieren, die lesen keine Anhandlungen über die Zuwanderung ihrer Länder, weil da es keine Zuwanderung in diesen Ländern zurzeit, also derzeit gibt. Die meisten Kroaten, die meisten Polen, die meisten Ungarn, die wissen, das ist für diese Leute ganz selbstverständlich, dass sie Weißen sind, dass sie Kroaten sind, dass sie in die Kirche gehen. Und glauben Sie mir ganz ehrlich, auch in Zagreb, wo ich jetzt wohne, das ist prächtig, ein sezessionistischer Staat, auch wenn Sie die jungen, schönen, so moderne Mädchen sehen, das ist höchst, höchst unwahrscheinlich und sehr selten, dieses Mädchen oder diesen Mann mit einem schwarzen Frau oder mit einem schwarzen Boy zu promenieren. Weil alle Leute gucken dann um, ja, die sehen, was ist das los, das ist das Ende der Welt. Das ist etwas selbstverständlich für diese Leute in Osteuropa. Im Gegensatz zu Westeuropa. Und deswegen, das ist auch der Fall, und das muss ich noch einmal unterstreichen, diese viele Debatten über Multikulturalismus, die ziemlich gängig und ziemlich üblich in unseren Kreisen gibt es keine in Osteuropa zurzeit. Meine Damen und Herren, wir sollen uns wieder eine Frage stellen. Ist das ein Vorteil oder ist das ein Nachteil? Selbstverständlich, das ist ein Vorteil. Wie lange dieser Vorteil, diese ethnische Homogenität in Ost- und Mitteleuropa und auch in Russland dauern werde, das kann ich Ihnen jetzt zurzeit nicht sagen. Selbstverständlich viele dieser Länder wie Ungarn, die Slowakei, die Tschechen, Rumänen, Bulgaren, die sind schon jetzt auch die Teile des Systems der Europäischen Union. So, man spürt schon die Zuströme von Türken, Kurden und weiß ich nicht, von anderen Leuten aus Mittelasien und Ostasien und Förderasien in diese Länder zu strömen, aber die gehen den Tag danach, fahren sie nach Österreich beziehungsweise in die BRD. Und selbstverständlich dieser Stolz, nationale Stolz, ist viel mehr geprägt bei den osteuropäischen und mitteleuropäischen Völkern als in der BRD oder ist in Frankreich. Und man bekennt sich in der Öffentlichkeit ziemlich oft dazu. Ich wiederhole, nicht unbedingt die nationalistischen und die nationalgesinnten Parteien, sondern alle Parteien hindurch. Jetzt komme ich, meine Damen, zu einem anderen Punkt. Also wieder ein Paradox. Soll man denn diesem ewigen Zuzug der nicht-europäischen Völker auch danken, dass es jetzt weniger Zwiste zwischen, sagen wir, Franzosen und Deutschen oder zwischen Wallonen und Flammen zwischen Kastilianen und Galizien gibt, oder zwischen Korsika, ja, oder zwischen Südtiroler und die italienische Regierung. Im Grunde genommen, diese Furcht, diese Angst von dieser massiven Unterwanderung durch diese fremden Völker aus der ganzen Welt bedeutet auch nicht nur eine kulturelle Überfremdung, sondern auch eine biologische Überfremdung, was viel schlimmer ist als kulturelle Überfremdung. Überfremdet. Wie gesagt, das war jetzt ein Vorteil in Mitteleuropa. Sobald sie Graz überqueren, sobald sie in Zagreb untersteigen, ist es sehr selten die Zuwanderer, also die Leute aus verschiedenen Kulturen, was heißt Kulturen, das hat eine ganz andere Bedeutung in Amerika als in Frankreich und in Deutschland. Es hat eine ganz andere Bedeutung nach Kultur, also etymologisch gesehen. Deswegen bin ich immer ein bisschen schüchtern mit diesen Worten, weil die haben ganz andere Bedeutung in verschiedenen Kulturkreisen. Ne? In Amerika zum Beispiel Culture, das bedeutet Lebensgewohnheit. Nicht wahr, Bernetta wird das Ihnen sagen. Das kommt aus England. Culture, das ist ein Lebensstil. Aber in Deutschland, wenn ich sage Kulturkampf, das hat eine ganz besondere Bedeutung für mich. Gut, das war eine Digression. Was sind die Nachteile in Osten und Mitteleuropa, meine Damen und Herren? Diese Nachteile, diese Zwiste, diese interethnische Ressentiment, diese interethnische verschiedene ausschließende Opferlehren soll man gar nicht unterschätzen. Man soll gar nicht unterschätzen die möglichen Kriege in Osteuropa und Mitteleuropa. Vor 20 Jahren haben wir gesehen, was auf dem Balkan geschah. Und man soll sich jetzt auch fragen, wer hat Schuld daran? Das ist sehr einfach, wer hat Schuld. Aber wem nutzt diese Zwist? fragen uns alle hier, wem nutzen diese Zwiste zwischen osteuropäischen und mitteleuropäischen Völkern? Hier sind ein paar Beispiele, meine Damen und Herren. Sehr oft, besonders in Osteuropa, Mitteleuropa, auch wo ich jetzt wohne, hier in Kroatien, die nationale Identität beruht, wie heißt es besser auf Deutsch, beruht auf der Ausgrenzung des Nachbarnvolkes. Man bestimmt sich als ein guter Slowake oder als ein guter Kroate, insoweit man auch einen Tschechen oder einen Serben hasst. Das werde ich jetzt besser erklären. Zum Beispiel, die Deutschen, meine Kollegen, meine Kameraden verstehen das viel besser als meine Kollegen aus Amerika. Die können das gar nicht fassen. Also nicht das, ich möchte jetzt nicht diese Leute abschätzen, ganz im Gegenteil. Es ist nicht verständlich für diese Leute, warum es in Mitteleuropa, in postkommunistischen Europa, noch immer diese Zwiste und Zwistigkeiten gibt, mit diesen verschiedenen Opferlehren. Es ist ziemlich schwierig, dieses Topic, und ich werde das noch ein bisschen klären mit vielen Beispielen. Also, zum Beispiel, ein nationalistischer Pole. Es gibt ein paar gute nationalistische, ich habe ziemlich gute, ein paar gute Beziehungen mit ein paar Leuten, die so ziemlich national gesinnt in Polen. Die haben auch gute Organisation und so weiter. Und diese Leute normalerweise, diese nationalistischen Polen, stimmen unseren deutschen Kollegen zu. Und sie haben eine gemeinsame Sprache, sie können über viele, viele Themen übereinstimmen, wie zum Beispiel Antiglobalismus, Antikommunismus, selbstverständlich, und Antiliberalismus, so Antiplutokratie und so weiter und so weiter. Aber viele polnische Nationalisten gründen weiterhin ihr Polentum auf ihrem Antideutschtum. Sobald sie mit einem, auch zweite Generation, und das ist kein Scherz, ein Amerikaner polnischer Abstammung in Chicago und ein deutscher polnischer Abstammung, Amerikaner deutscher Abstammung in Chicago, es gibt viele Gemeinden, also die sind alle Amerikaner. Also die Nationalisten, die hören die Musik, die haben diese, weiß ich nicht, Musik, diese Industrial, ich kenne nicht diese Musik, auch böse Onkel, was weiß ich. Aber sobald diese zwei Leute über, sagen wir, die Danzig-Frage oder über Königsberg reden, dann gibt es Schwierigkeiten. Ich gebe noch hier ein paar Beispiele aus Osteuropa. 2,5 Millionen Ungarn nach Trianon, also nach 1920, das waren diese Dolchstoßverträge, verstehen Sie, was dort passierte 1920. Ein Drittel Ungarns war kastriert, ehrlich, also buchstäblich mehr als ein Drittel Ungarn wurde an Serbien, an die Slowakei, an den Tschechoslowakei und an Rumänien zugeteilt. So, es gibt 2,5 Millionen Ungarn, die in diesen Nachbarländern leben. Die sind Minderheiten, die haben viele, viele Rechte. Das ist gesichert. Aber es geht, das versteht sich, dass ihr Herz, sie gravitieren mit ihrer Identität nach Budapest. Sie wollen wieder ein Teil dieses großen Ungarn sein. So, selbstverständlich, das kann immer wieder und das kann in der nähen Zukunft wieder zu einer Zuspitzung führen, zu möglichen Kriegen und so weiter. Das krasseste Beispiel ist, und Sie erraten schon, was ich jetzt sagen werde, das krasseste Beispiel dieser negativen Identitäten, dieser reaktiven, das ist ein reaktiven Bewusstsein, finden wir auf dem Balkan, besonders zwischen Serben und Kroaten. Jetzt eine Frage für uns alle. Ich befasse mich sehr viel mit der Soziobiologie, ich lese ziemlich viel bekannte soziobiologische Autoren, auch in Frankreich gibt es bekannte Soziobiologen. Passen Sie auf. Es ist sehr schwierig für jemanden aus Deutschland, ganz zu schweigen aus Amerika, einen anthropologischen Unterschied zwischen Serben und Kroaten zu dechiffrieren. Es ist auch sehr schwierig, sprachliche Differenzen zu dechiffrieren. Obgleich ich kenne viele Kroaten, die ihnen bis morgen über kroatische Haplotypen dozieren werden, aber das ist manchmal Unsicht. Wir werden nicht sich, wir uns hier nicht damit jetzt befassen. Sie wissen, was Haplotypen sind, über Genotype und so weiter. Die Kroaten glauben, die haben mehrere Geschichte über ihre gotische Vergangenheit, über persische Gehangene und so weiter und so weiter. Im Grunde genommen, das sind zwei peinlich ähnliche Völker, die Serben und Kroaten. Peinlich, also total ähnliche Völker. Es gibt nur Unterschiede zwischen der Religion. Die meisten Kroaten sind strenge Katholiken und die meisten Serben sind die Orthodoxen. Und trotz dieser Ähnlichkeiten haben diese zwei Völker seit dem Ende der Ersten Weltkrieges zwei völlig einander, völlig gegenseitige und verfeindete Opferlehren. Ihr Geschichtsbewusstsein ist total anders. Es gibt keine Möglichkeit, auch mit den Intellektuellen, mit den Hochintellektuellen, auf vielen Häusern wie L'Age d'Homme. Es gibt eine französische, serbische, sehr hohe Think Tank, eine Gewerkschaft in Lausanne, die veröffentlicht sehr gute Bücher. Aber im Hinblick auf eine mögliche Zusammenarbeit mit den kroatischen Nationalisten, das kommt nicht in die Frage. Und hier wieder komme ich zu diesem Sprichwort, zu diesem negativen Identität. Man kann nicht in Kroatien, ganz ehrlich, nicht als ein guter Kroate bezeichnet werden, ohne sich zuerst als ein guter Antiserbe zu deklarieren. Deswegen habe ich auch Schwierigkeiten mit meinen Kollegen, Schwierigkeiten. Also, die mag mich, ich habe gute Beziehungen, aber diese negative Extrapolierung, diese negative Ausgrenzung hindert diese Völker in Ost- und Mitteleuropa immer wieder zu einem Zusammenarbeit. Sie können jetzt einen Kroaten in Zagreb über die Multikultis reden, über die Türken und so weiter, aber es gibt keine da drüben. Es gibt keine, es gibt sehr, sehr wenige. Auch in Budapest, auch in Prag, wenn Sie Prag besuchen, es gibt ja ein paar Zigeuner, es gibt auch die Leute, die kommen mehr und mehr, aber das ist kein Hauptthema. Ihr Hauptthema ist noch immer, wie Ihre Identität immer gegenüber ihre Nachbarn zu formulieren. So, immer wieder haben wir einen schlechten Nachbarn, der hier als ein Sündenbock dient. Ich mache wieder, meine Damen und Herren, eine kleine Zusammenfassung und wir sollten jetzt ein Thema hier erörtern, das ziemlich schwierig und auch heikel ist, auch ein bisschen politisch inkorrekt, so ich werde eine ganz andere Metasprache benutzen. Wir sollen uns fragen, wer hat Schuld, beziehungsweise Osteuropa, Mitteleuropa, wer hat Schuld an diesen falschen Opferlehren und wer hat Schuld an diesen, an diesen Zwisten zwischen verschiedenen Völkern, ob Rumänen und Ungarn, ob Slowaken und Tschechen, ganz zu schweigen von Serben und Kroaten, und dann haben wir die Albanesen auch, die sind alle weiße Völker, die sind alle europäische Völker. Dann haben wir die Ukraine und die Russen, die haben nicht sehr, sehr gute Beziehungen. Also die Nationalisten aus Russland und Ukraine, die haben nicht besonders gute Beziehungen. Wo liegt die Antwort? Wer hat Schuld an diesen verfeindeten Beziehungen zwischen diesen Völkern? Es gibt eine schwierigere Antwort, und das würde vielleicht ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, aber es gibt eine ziemlich leichte Antwort, die man in einem Wort antworten kann. Und ich werde das versuchen zu tun. Und das ist, meine Damen und Herren, die moderne Geschichtsschreibung, die moderne Historiografie. Also, noch einmal. Obgleich die osteuropäischen Völker den Kommunismus losgeworden sind, obgleich man heute in Kroatien, auch zum Teil in Polen, ganz zu schweigen auch in Russland, auch in Serbien zum Teil und auch in Ungarn, obgleich man dort die Themen streifen kann, über manche Tabuthemen reden kann, über die Sie hier, wo die Leute hier in Deutschland ganz nur träumen können, gibt es noch immer eine gewisse, eine Selbstzensur oder diese Selbstzensur sehr, sehr stark mit dieser Opferlehre verbunden ist und die direkt an den 45 und den Nachkriegsjahren zurückgeht. Ich gebe Ihnen noch ein paar Beispiele. Wie gesagt, in Osteuropa, Mitteleuropa, postkommunistischen Europa kann man mehr sagen, Wir haben kein Volksverhetzungsgesetz, wir haben kein Fabius Gesso als in Frankreich, wir haben kein Wiederbetätigungsgesetz wie in Österreich und so weiter. Also diese lexische, ich kann diese, aus lexischer, nicht aus juristischer Sicht, kann diese Dinge ganz nicht verstehen. Und ganz zu schweigen von Übersetzen auf Englisch oder Französisch. Volksverhetzung, das ist ein lokanischer, lexikalischer Unsinn, ja. Volksverhetzung, was das. Das gibt's zurzeit nicht in Mitteleuropa. Ob das nächstes Jahr gibt, das ist eine andere Frage. Aber, wie gesagt, meine Damen und Herren, ich beharre wieder immer diese Opferlehren. Zum Beispiel, hier habe ich der Anlass, ich werde nicht sehr viel auf Jugoslawien beharren, aber das veranschaulicht am besten diese Zwiste zwischen und inmitten der osteuropäischen Völker, die immer wieder zu Kriegen führen. Also der Anlass zum Kriege in der ehemaligen Jugoslawien 91 war die Geschichtsschreibung. In ehemaligen Jugoslawien, als ich ganz jung war, als ich Gymnasiast war, es gab zwei Gründungsmythen Jugoslawiens. Der erste Gründungsmythen, das hören Sie jetzt hier, war der Antifaschismus. Das war eine zivile Religion in den 60er Jahren, Titismus, Antifaschismus. Das ist sehr ähnlich wie die Leute, die hier aus DDR stammen, sie wissen genau, worüber ich rede hier. In der DDR war das ähnliche Szenario. Und das Tätervolk, das waren die Ustascher Kroaten, die Nazi-Kroaten. Und nach der offiziellen Geschichtsschreibung in den 60er und 70er Jahren, also das hielt das kommunistische Kunststaat Jugoslawien am Leben. Nach dieser Historiografie, kommunistische Historiografie, kommunistische Opferlehre, hätten die Kroaten, die Nazi-Kroaten, 600.000, 700.000 Serben und die Kommunisten werden des Zweiten Weltkrieges getötet. Das war die offizielle Geschichtsschreibung im kommunistischen Jugoslawien. Und dann auf einmal, Ende 80er Jahre, gab es einen Provinzprofessor, ob ich ihn kannte gut oder nicht, das hat nichts zu tun, aber ich kannte ihn ein bisschen. Franjo Tudjman, vielleicht kennen Sie den Namen, Franjo Tudjman war der erste Präsident, früher war er ein Provinzprofessor. Aber er hatte mehrere Bücher schon veröffentlicht und seine Bücher sind auch auf Deutsch und auf Französisch erhältlich. Sein Buch auf Deutsch, das bekannte Buch, Die Irrwege der geschichtlichen Wirklichkeit. Das finden Sie auf dem Amazon, finden Sie irgendwo. Ziemlich gute Übersetzung, die amerikanische Übersetzung ist ein bisschen besser. Und in diesem Buch, und das war Ende 80er Jahren, er war zweimal im Knast, Franjo Tudjman, er war antikommunistischer Dissident. Er hat eigentlich was, die kommunistische Historiografie geleugnet. In seinem Buch, diese Wirklichkeit, geschichtliche Wirklichkeit, hat er gesagt, nein, das war nicht der Fall. Nicht 600, 700.000 Serben und Kommunisten wurden dort von den Ustaschen Kroaten getötet, sondern 600.000. Also was er getan hat, er hat diese Nummer, diese Zahl 10 Mal verringert. 99 wurde Kroatien als selbstständiges Land ausgerufen. Er wurde auch Staatsoberhaupt gewählt. Viele Kroaten, Exilkroaten aus Kanada, auch aus Amerika, wo ich dann war, die haben auch seine Kampagne finanziert und so weiter. Alles war schon gut, alles war sehr romantisch und pastoral. Die serbische Minderheit, 500.000 serbische Minderheit, in einem kleinen Staat, ungefähr wie Belgien, Kroatien ist ein kleines. Also Bayern ist viel größer als Kroatien. Da brach die Hölle los. Die konnten das nicht fassen, dass die Legitimität und ihre eigene, also die serbische Opferlehre, auf einmal zugrunde ging. Und was geschah? Die Spirale des Schweigens wurde mit der Spirale des Schreiens, ersetzt. Und der Krieg ging los. Und die jugoslawische Armee musste eingreifen. Und leider, 20 Jahre nachher, obgleich jetzt offiziell, nichts zu tun mit links oder rechts, jetzt gibt es diese Gedankenstätte für die faschistischen Opfer und so weiter und weiter. 60.000 Serben, Kommunisten, Juden wurden in Jasenovac in Arbeitslager getötet, aber nicht mehr 600.000, wie es damals stand in Kroatien. Die Leute machen dort Pilger, das ist offiziell. Alle Politiker, auch Linksliberale, Rechte, alle, die müssen diese Dinge, die Stadt, also die haben, das ist ein Gedenkenstadt. Aber in Serbien, das ist noch immer nicht der Fall. Zu kurz gesagt, meine Damen und Herren, weil das ist ein langes Thema, Diese Opferlehren gehen direkt auf 1945. Und solange wir nicht nur über unsere Zeitgeschichte reden dürfen, sondern auch unsere Methodologie, und solange wir nicht diese Begriffe klären, glaube ich, es gibt kein Ausgang aus diesen verzwisteten, verfeindeten Völkern, nicht nur in Mitteleuropa und Osteuropa, sondern auch in Westeuropa. Es gibt ein Tabuthema, und auch dieses Thema muss so nach dieser neuen Metasprache muss gesetzlich auch beobachtet werden. Meine Damen und Herren, ich werde nicht in die Einzelheiten gehen, aber ich kann eventuell auch eine Parallele mit der BED tun. Sie kennen den Namen Erika Steinbach. Und ich bin ein Ehrenmitglied der Volksdeutschen in Zagreb. Und ich habe ziemlich gute Beziehungen zu vielen Volksdeutschen, auch aus Banat, Donauschwaben, in Geelong, in Sydney bin ich dort zu Gast. Und dann in Kanada gibt es eine Menge, in Argentinien, und dort bin ich hier. Und diese Leute sind mir auch lieb. Die haben auch viel gelitten, besonders in dem Kreise. Wie viele Leute wissen zum Beispiel, dass im ersten Jugoslawien gab es 600.000 Donauschwaben, Donaubecken, ja, Nordkroatien, Nordserbien, Südungarn, Westrumänien, so ungefähr. Und stellen wir uns vor, das ist hypothetisch, also das ist eine Geschichte in Konjunktiv. Was würde geschehen, wenn Erika Steinbach, das ist wirklich ein hypothetisch gesagt, blöd. Was würde geschehen, wenn Frau Erika Steinbach oder Frau Merkel morgen nach Brüssel hinreisen und dort eine Absitzung hielten über die Ausweisung von 3,5 Millionen Sudetendeutschen und die gesetzliche Bedeutung der Benesch-Dekrete. Sie wissen, was Benesch-Dekrete bedeuten. Die sind noch immer da, die Benesch-Dekrete. Das war die erste große offizielle ethnische Säuberung, geschah nicht in Bosnien und Herzegowina, meine Damen und Herren, und in Kroatien, in Vukovar, in Srebrenica, sondern hier in Brünn, ganz in der Nähe. Also das war die erste massive Säuberung. Hypothetische Konjunktivfrage, was würde geschehen? Selbstverständlich, das würde zu Unruhen, zu Spannungen zwischen Tschechei und der BRD führen, und wer weiß, auch zu möglichen Kriegen. So immer wieder, meine Damen und Herren, muss ich beharren, und das ist auch meine andere Schlussfolgerung, es ist ziemlich weit verbreitet in unseren Kreisen, dass der bevorstehende Krieg, ob in Frankreich, ob in Deutschland, ein Krieg von den guten, guten Weißen mit arischen Gesichtern gegen die Nicht-Weißen beginnen wird. Oder dass wir alle Europäer uns gegen die Fremden, also gegen die Ausländer aus der dritten Welt wehren werden. Das ist ziemlich pauschal gesagt. Das ist nicht sehr intelligent. Das ist ziemlich, das ist nicht akademisch im ersten Fall. Ich werde bald daran noch eingehen. Der bevorstehende Krieg in Europa wird höchstwahrscheinlich viele Schattierungen haben. Es ist höchstwahrscheinlich, dass dieser Krieg nicht nur ein Rassenkrieg, sondern auch ein Völkerkrieg sein wird, auch ein Klassenkampfkrieg sein wird. Ein chaotischer Krieg, nicht unbedingt mit klaren Demarkationslinien zwischen den Zuwanderern, also zwischen Migranten aus Afrika, aus Somalien und guten, schönen Europäern. Und ich streite ziemlich oft auch mit meinen Kollegen in Amerika, die so ein bisschen romantisch über diese weiße Amerika, die denken und glauben. Sie sollen ein bisschen mehr realistisch sein, meine Damen und Herren. Eigentlich, meine Damen und Herren, wir sollen weiter noch ein paar Mythen und diese Konzepte klären. Meine Hauptthese ist hier in meinem Vortrag, die Kleinnationalismen haben uns große Schaden zugetan und zugefügt. Das ist meine Hauptthese. Wir sollen jetzt überlegen, was für Lösung haben wir. Was heißt eigentlich, wie früher gesagt haben, Deutsche heute zu sein, ein Amerikaner? Was für Identität habe ich? Es gibt so viele Passdeutsche, die gar keinen Sinn für das Tragische haben. Gar keinen Sinn, nicht nur für die Sprache. Die können funktionell und technisch die deutsche Sprache besser beherrschen als ich. Aber inwieviel diese Leute auch ein Geschichtsbewusstsein für dieses Land haben, was wissen sie über das Schicksal dieses Landes, das ist unser Problem. Und heutzutage, im Lichte dieser massiven Zuwanderung aus den allen Ecken der Welt, glaube ich, sollen wir wieder diese Reichsidee zu beleben. Zum Schluss werde ich noch ein paar Worte über diese Reichsidee beleben. Eine kurze Digression, meine Damen und Herren, ich beharre immer wieder. Die Reichsidee, das ist ein typischer deutscher geistiger Ausdruck. Das hat nichts zu tun mit dem Empire oder Empire. Das sind zwei total verschiedene Begriffe. Ich werde jetzt nicht prahlen mit den Büchern. Sie können meine Aufsätze lesen, was eigentlich bedeutet das Reich. Das Reich ist nicht nur eine politische Angelegenheit, das ist eine geistige Angelegenheit. Das Reich bedeutet völkische Vielfalt in politischer Einheit. Und französisches Empire war zentralistisch eingestellt, so wie Empire in England. In Deutschland, also in Mitteleuropa, das war etwas völlig, völlig anders. Das ist ein geistiges Prinzip. Obgleich dieses Prinzip auch politische Themen erörtern musste, die eigentlich das erste Reich, das zweite Reich, das war kein Abenteuer von Nibelungenlieder oder weiß ich nicht. Das war eine echte Gefahr. Das war eine Mongolengefahr. Später hatten wir die Hunnengefahr, Mongolengefahr. Später hatten wir die Türkengefahr. So, ja, die Reichsidee hat eine sehr starke politische Botschaft. Aber das ist primär auch eine geistige Botschaft. Eine transzendentelle Botschaft. Im Gegensatz zu französischen Empire und amerikanischen englischen Empire. Ich würde Ihnen gerne später, können wir auch dieses Thema später noch ein bisschen mehr erörtern in Einzelheiten, und ich möchte ganz gerne Ihnen ein paar Bücher, möchte Sie auf meine Bücher auch hinweisen. Meine Hauptthese, und das muss ich Ihnen sagen, und dann werde ich Ihnen ein sehr kleines Zitat lesen. Es ist mir völlig egal, ob die Zuwanderer in diesem Land, in der BRD, integrierbar sind oder nicht. Meine Damen, es ist mir auch völlig egal, ob die Algerier, also die Muhammadan, die Muslime in Toulouse oder in Paris oder auch die Vietnamesen aus dem 14. Arrondissement, ob sie integrierbar sind oder nicht. Das soll uns nicht angehen. Das ist kein Thema. Wir haben dieses Thema absolviert. Multikulti-System, das ist ein unmenschliches System. Das geht zugrunde sowieso. Empirisch kann ich Ihnen zwei Dutzende Beispiele geben, warum Multikulti-Systeme nirgendwo funktionieren. Auch in heutigen Südafrika, wo es keine schlimme und schlechte Weißen gibt. Die sind immer verzwisten, diese verschiedenen Völker selber Abstammung. Haben Sie gesehen, was auf dem Balkan geschah? So, Multikulti-System schließt jede Homogenität aus und führt unbedingt zu Kriegen. Und das wissen die Etablierten auch. Was eigentlich Thilo Sarrazin jetzt schreibt, oder was Frau Merkel letztes Jahr gesagt hat, dass das Multikulti-System versagt hat, das ist gar nichts Neues. Vor 100 Jahren haben wir darüber geschrieben, und das wussten wir seither. Aber das habe ich gesagt, aber dann waren wir als Rechtsradikale so gestuft. Was mich interessiert, meine Damen und Herren, ist, inwieweit und inwieviel die Deutschen sich wieder zu ihrem Deutschtum reintegrieren werden. Das interessiert mich. Das möchte ich gerne sehen. Hinvegetieren als Konsumdeutsche, als Berufskroate oder pauschale Deutsche oder weiß ich nicht, das hat keinen Sinn. Also es gibt zahllose Deutschen, denen ist total egal, die wollen nur gut leben. Das ist mein Problem. Was mich interessiert, wie viele dieser zahllosen, anonymen Deutschen wieder ihre deutsche Wurzeln entdecken, ihr Geschichtsbewusstsein, ihr Sinn für das Tragische. Das ist für uns die wichtigste und auch für mich. Ich sage das Ihnen ganz ehrlich, ich bin ein gebürtiger Kroate, aber ich bin ein geistiger Deutscher. Ich weiß genau, was hier geschah, 1945, und was hier geschehen wird, hat auch Erfolge, auch Konsequenzen für die anderen Völker in Europa, für die größten Volkvölker, für das größte Volk wie Franzosen, aber auch besonders für die Randvölker und die zwischeneuropäischen Völker wie die Slowaken und die armen Kroaten und Ungarn und so weiter. Ganz zu schweigen, nicht nur von geopolitischer Sicht, sondern auch aus geistlicher Sicht. Ich bin sehr bewusst, was eigentlich Deutschland und die deutsche Sagas und die deutsche Kultur bedeutet. Gäbe es kein Deutschland, gäbe es kein Europa, gäbe es keine Völker mehr. Das kann ich Ihnen leider garantieren. Und deswegen lassen wir jetzt beiseite. Wir können jetzt lamentieren bis morgen oder übermorgen, wie viele Zuwanderer hier kommen. Gut, kommen. Wir werden auch über die Lösung, mögliche Lösungen reden. Sie können mir direkt eine Frage später stellen. Das geht auch die Amerikaner an, meine Kollegen da drüben. Was mich interessiert, ist, dass die Leute mehr ihr Lebenssinn, ihr Gefühle, ihr Nationalgefühl entdecken. Es gibt hier, wir haben hier die Parteien, die NPD. Ich möchte gerne mehr Leute sehen, die intelligent und klar über ihre Geschichte, ihre Geschichtsbewusstsein reden. Das interessiert mich. Zurzeit, wir sind ein bisschen besser in Kroatien. Aber noch immer reaktiv, immer gegen Serben. So, aber gut. Meine Damen und Herren, ich muss das kurzes Zitat, eine halbe Minute. Und das ist von einem sehr bekannten Schriftsteller. Vielleicht kennen Sie den Namen. Arthur Müller von den Bruck. Aber kein Fascho, er war ein nationalkonservativer Autor. Er begann zu Selbstmord. Sehr intelligenter Mann. Sie werden alles verstehen. Deutscher ist nicht nur, wer Deutsch spricht, wer aus Deutschland stammt oder gar, wer dessen Staatsbürgerschaft besitzt. Land und Sprache sind die natürlichen Grundlagen einer Nation, aber ihre geschichtliche Eigentümlichkeit empfängt sie von der Art, wie ihr das Leben von Menschen ihres Blutes im Geiste vorgewertet wird. Leben im Bewusstsein seiner Nation heißt Leben im Bewusstsein ihrer Werte. Ende des Zitats. Ich glaube, er hat gesagt alles, ich stimme ihm jeden Wort zu. Passdeutsche, was ist ein Unterschied zwischen einem Passdeutscher, einem Türkendeutschen und einem Deutschen, ein gut aussehender Deutscher, der ist total egal, was hier los wird. Er möchte nur gut leben. Meine Damen und Herren, wir haben noch ein paar 10 Minuten, also ganz kurz jetzt, bevor ich muss noch auf ein paar Dinge, also sprachliche und lexische Fehler aufweisen. Ich bin persönlich ein bisschen irritiert, wenn unsere Kollegen auch immer wieder gegen die Muslime harangieren und so weiter. Zuerst muss man, meine Damen und Herren, einen ganz bescheidenen Unterschied machen zwischen Volks, also Begriff des Volkes und Begriff der Religion. Ja? Islam heißt nicht unbedingt die Saudi-Arabien oder weiß ich nicht, die Türken und so weiter. Was werden wir mit 10 Millionen Muslime auf dem Balkan tun? In Bosnien-Herzegowina gibt es 2,5 Millionen Muslime, in Albanien gibt es 5 Millionen, in Kosovo gibt es 4 Millionen, in Bulgarien 1,5 Millionen, so ungefähr, das ist 10 Millionen. Aber viele dieser Leute bekennen sich auch zum Westlertum. Ganz zu schweigen, dass auch in ihrer Biologie, die sehen sehr nordisch aus. Sie werden mal sehen, in Bosnien-Herzegowina, die sehen sehr, sehr, sehr blond. Viele dieser Leute. Andererseits, hier in Deutschland gibt's ungefähr 4 und 5 Millionen Deutsch-Türken. Auch wenn sich diese Leute morgen zum Christentum bekehren ließen, für mich macht das keinen Unterschied. Die sind nicht meine Art. Die gehören nicht meine Biologie, die gehören nicht meinem Geschichtsbewusstsein, die haben keinen Sinn für das Tragische. Ich werde nie versuchen, diesen Leuten Corneille, also der Mann mit einem Sinn für die Tragik, ganz zu schweigen von Schillers Lager kenne ich auswendig. Ja. Es gab die Kroaten in Schillers Lager, in Wallensteins Kamp, in Wallenstein. Die waren auch bei Maria Theresia und waren immer gut erzählt mit den Kroaten. Gut, also das ist für mich wichtig. Die völkische Identität heißt nicht nur Kulturbewusstsein, sondern auch, meine Damen und Herren, Geschichtsbewusstsein. Das Sinn für das Tragische und unsere Biologie. Darüber hat auch kurz auch Thilo Sarrazin geschrieben. Ich werde jetzt nicht in diese, wie meine Kollegen in Amerika, die messen über diese Intelligenzquotient und so weiter und so weiter. Aber leider auch manchmal sehr intelligente Leute können sehr schlimm sein. So, wir sollen auch hier ein bisschen vorsichtig sein. Aber das ist auch ein Thema, das wir auch hier erörtern sollen. Soll ich grob sein? Viele unserer Kollegen, ich werde die Namen jetzt nicht erwähnen, wollen gerne sich als Anti-Islamisten zeigen. Warum? weil das ist ziemlich gut eine Tarnung. Ich werde diese Leute jetzt nicht erwähnen, auch in Österreich, auch in Frankreich, es gibt manche, in Belgien, besonders in Holland. Da es, meine Damen und Herren, verboten ist, die anderen Migranten, also verschiedene Rassen zu kritisieren, ganz zu schweigen, die Juden zu kritisieren, dann, selbstverständlich, diese Leute suchen sich eine Tarnung mit diesem Anti-Islamismus-Rhetorik. Sie glauben, dass sie damit besser, eine besseres, wie heißt es, ein Spielraum einhandeln können, um besser das Multikulti-System zu kritisieren. Und deswegen haben sie auch diese Anbiederungspilgerfahrten nach Tel Aviv und Jerusalem und so weiter, weil diese Leute glauben, auch wie meine Kollegen in Amerika, dass sie sich damit einen großen Kredit schaffen können. Aber diese Leute, unsere Kollegen, unsere Kameraden, sie machen sich lächerlich, nicht nur in meinen Augen, sondern auch in den Augen ihrer Gastgeber. Das geht nicht. Ne? So, Islam, selbstverständlich, das ist ein Problem, aber die Religion soll man nicht unbedingt mit dem Begriff des Volkes zusammensetzen. Wer ist unser Hauptfeind? Ja, meine Damen und Herren, das ist mein Hauptfeind. Unser Hauptfeind ist der Kapitalismus und der Kapitalist und Finanzkapital. Ganz einfach, ich habe einen großen, sehr politisch korrekten Vorsatz, also Aufsatz geschrieben vor ungefähr 30 Jahren über die historische Dynamik des Liberalismus. Was wir heute sehen, ist die letzte Phase dieses Kapitalismus. Im Grunde genommen können Sie ein bisschen die Psychologie des Kapitalisten. Was ist in seinem Interesse? Profit, den Profit. Hier werde ich nicht mehr mit diesen Namen prahlen. Die Psychologie des Kapitalismus wurde am besten von Werner Sombart geschrieben. Kennen Sie Werner, ein großer deutscher Schriftsteller. Sie sollen mal sehen, was diese Leute denken. Was sind ihre Gefühle oder Gedankengänge? Die wollen Profit machen. Und heutzutage den Leuten aus Renault oder Peugeot, aus IKEA, einst war IKEA ziemlich völkisch eingestellt, aber das ist nicht heute der Fall. Und auch aus Siemens. Die wollen diese billige Arbeitskräfte hier holen und nächsten Tag senken sie die Löhne der einheimischen Arbeiter. Wir müssen grob und direkt sein. Ich frage manchmal meine Kollegen, meine ziemlich reiche, also ein Parvenu in Kroatien, meine Kollegen, die haben auch Restaurants, die haben kleine Fabriken. Und ich frage ihn, was macht Josef? Warum stellst du dort diese Albanesen und diesen Bosniaken? Er sagt mir, Tomislav, pass mal auf, diese Leute, die kosten mich wenig, ja, die kosten mich wenig. Und die anderen, meine Kroaten, die wollen Spaß haben, die wollen nicht wieder dieses Geld erarbeiten. So, jetzt haben wir, meine Damen, zwei Argumente. Ich überlasse Ihnen diese zwei Argumente. Die sind schlecht bezahlt, die Einheimischen, oder die sind ein bisschen zu dekadent und die wollen nicht, die wollen an die Küste nackt sehen und weiß schwimmen. Die wollen nicht diese Arbeit nehmen. Auch in Amerika, bin ziemlich oft dort, in Alabama, Arkansas gibt's auch gute weiße Leute, ja, die sich prahlen mit ihren Confederate Flag und so weiter und so weiter. Aber auf ihren Feldern sehen sie auch die illegale Zuwanderer, ja, weil sie wollen Geld kriegen. So, die sind die Dinge, die wir auch beobachten sollen. Was ist merkwürdig, meine Damen und Herren, und das ist ganz besonders, ist diese heilige Allianz vor kurzem, vor ungefähr 20 Jahren zwischen La Gauche Caviar, also Caviar Linke. Die Franzosen haben einen schönen Ausdruck, Caviar Linke, diese Schickimicki Linke, die Antifas, und dem Großkapital. Den beiden riecht National Volkstum nach Faschismus, besonders den Linken. Einem Kapitalisten aus Renault oder Peugeot, ich weiß nicht was, ist der Kapitalismus ein Hindernis für seine Güter und für seine Transaktionen. Und deswegen möchte er gerne eine volkslose, anationale, grenzenlose Gesellschaft, ein System gründen. Und aus psychologischer Hinsicht, haben Sie je gedacht, warum die Linke heute so viel die außereuropäische Zuwanderung befürwortet? Haben Sie vielleicht daran gedacht? Weil Ihre ehemalige Ikonografie von dem Proletariat hat sie völlig enttäuscht. Das europäische Proletariat ist nie länger Proletariat. Die sind mehr oder weniger Spießbürger geworden. Die sind Leute, die ziemlich gut jetzt leben. So diese Leute, diese Linke, diese Antifas, ob hier oder in Saarbrücken, in Frankfurt, die brauchen jetzt ein Ersatzproletariat. Und dieser Ersatzproletariat, das sind die Ausländer aus der dritten Welt. Beobachten wir nur noch ganz kurz die Sinnbilder, also die Ikonografie, das ist das Wort. Die Ikonografie oder Sinnbilder, das ist das deutsche Wort. Die Linken, sehen Sie mal ein bisschen ein paar ihre Portals auf dem Computer. Sie sehen immer diese schwarzen Kinder aus Kongo mit großen traurigen Augen, ganz dünn, die aus einer plastischen Tüte Milch trinken. Das ist die neue Ikonografie jetzt für die Linke. Und wer steht daneben? Immer eine weiße Nonne oder ein weißer Rotkreuzmann. Immer ein weißer Mann, und das ist seine Büße. Er muss seine Büße leisten, er muss seine Sühnearbeit leisten. Und diese neue Ikonografie, das ist heute der Hauptgedankengang der Linke und der sogenannten Linke und diese Antifas. Und deswegen brauchen sie auch die Zuwanderer, weil sie völlig von ihren einheimischen Arbeitnehmern enttäuscht wurden. In Front National gibt es sehr viele Leute, also die meisten Leute sind die Arbeiter, die Arbeitnehmer, die sind keine Bourgeois und keine, das sind normale, einfache Leute. Also meine Damen und Herren, das war die Schlussfolgerung. Ich kann noch eine Minute ganz schnell sagen, wir sollen nicht andere Leute auch hier auslassen, ganz im Gegenteil. Kurz muss ich Ihnen sagen, die Kirche, die katholische Kirche, besonders nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, es ist sehr einfach für uns jetzt, die Antifas zu verleumden und zu sagen, ah, diese Leute, die sind Arschlöcher, die sind schlimm, das sind alle Linke, die sind alle, oder Juden haben eine Schuld. Das ist nicht richtig, das ist nicht gut, meine Damen und Herren. Die katholische Kirche, besonders nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, hat eine sehr, sehr zerstörende Rolle für alle europäischen Völker gespielt. Ohne Ausnahme. Hier gebe ich Ihnen ein paar radikale Ausnahmen. In Amerika, also der Name Timothy Dolan, das heißt, das vielleicht klingt Ihnen nicht bekannt. Auch in Amerika, die Leute wissen nicht, wer das ist. Ganz schweigen von Europa. Timothy Dolan ist ein Kardinal, katholischer Kardinal, irischer Abstammung würde ich sagen, Dolan, ja. Ungefähr 2-3 Jahre älter als ich. Er tritt sehr oft im amerikanischen Fernsehen. Und er setzt sich in der Öffentlichkeit ganz radikal für die illegalen Zuwanderer aus Mexiko ein. Also mehr als das Weißhaus, mehr als die offizielle Regierung. Versuchen wir jetzt ein bisschen Einfühlungsvermögen zu üben. Was glauben Sie, was geht durch den Kopf eines Cholos, eines Mestizos, eines Mischling in Süd-Los Angeles oder vielleicht auch eines Marokkaner, der in Nanterre lebt? Wenn er diese Bischöfe und wenn er diese Kardinalbriefe hört, ganz ehrlich, wenn ich diese Bischöfe und ihre Hirtenbriefe lese, hab das den Eindruck, dass ich das Manifest von Karl Marx lese. Die sind Antikommunisten, aber mit ihrer Ideologie der Gleichmacherei, mit dieser Gleichheitslehre, die sagen diesen Leuten, diesen massenhaften Leuten, kommen Sie rüber. Wir werden uns, die Gringos, also die blöden Gringens, werden jetzt für Sie alles bezahlen. Und Sie tun das. So, hier, meine Dame, liegt ein sehr, sehr, sehr, sehr heikles Problem. Aber die Rolle der Kirche sollen Sie unbedingt studieren. Mehr. Auch St. Pius, das verstehe ich alles, aber doch, es gibt dort gute Kreisen. Aber ich würde Ihnen empfehlen jetzt unbedingt diese Hirtenbriefe von der katholischen Bischöfen in Amerika zu lesen, weil diese Leute, die tragen, wenn ich darf, am meisten Schuld an der massiven Zuwanderung der Mexikaner, ungefähr halbe Million jedes Jahr. Hab über die Gleichheitstheorie um Monotheismus und Polytheismus in meinen Aufsätzen geschrieben, in einer selbstverständlich eine hermetische Sprache, weil das ist immer ein heikles Thema, Sie können das auch schon. Meine Damen und Herren, jetzt kommen wir wieder, jetzt muss ich noch 3 Minuten etwas über das Ende des Systems sagen. Ich habe gesagt, ich bin kein Zweckpessimist, ich bin kein Zweckoptimist. Es gibt immer die Möglichkeit, wie meine Kollegen auch sagen, wo Mut ist, dort gibt es auch die Wege, meine Damen und Herren. So, meine Hauptthese ist, das System ist halb tot. Und man soll gar nicht das System überschätzen. Und hier sind ein paar empirische Belege dafür. Besonders die Damen und Herren, die aus der DDR stammen, aus ehemaliger DDR, Sie wissen, Sie werden automatisch erraten, worüber ich spreche. Also, wenn die Systeme zu Ende gehen, dann sind die politischen Klassen sehr hochmütig und sehr großzügig, dann reden sie immer wieder über Unverfehlbarkeit ihres Systems oder über Ewigkeit ihres Systems und so weiter und so weiter. Das war der Fall im, war es 88 oder 89, im Sommer, also im August jetzt, in der DDR. Kann sich jemand erinnern, was dort los war im Sommer? Es gab die Paraden mit den kommunistischen Bonzen in Leipzig und Dresden, und wo die kommunistische Klasse über die Ewigkeit des Systems plauderte und redete. 2 Monate nachher war das System tot. Und die Ehemaligen wurden auf einmal große Liberalen geworden. Die machten keine Pilgerfahrten nach Moskau, sondern nach Tel Aviv und Washington. Das ist üblich für alle osteuropäischen Völker. So, meine Damen und Herren, das erinnert mich auch von 1990. Der Kommunismus war das eine Zuspitzung, totale Zuspitzung in Jugoslawien, wo sich diese Teilrepubliken, also kroatischen Kommunisten, serbischen Kommunisten, die wollten sich, wie man sagt, da sagt man auf Deutsch, überbieten mit ihrem Jugoslawentum, mit ihrem Kommunismus. Und nächstes Jahr beginnen sie sich zu schlagen. Meine Damen und Herren, ich bin fast zu Schluss. Noch eine letzte Frage. Kein Grund zum Pessimismus, kein Grund zum Optimismus. Was wir brauchen in mehr Organisation, mehr Zusammenarbeit mit unseren Kollegen aus Frankreich, Belgien, Spanien, Rumänien, Kroatien, gut organisiert. Reden Sie mir bitte nicht über Geld. Wo Herz liegt, wo man ein guter Sinn, wo man Schicksal kennt, Geld macht kein Problem. Und meine Damen und Herren, das einzige Problem für uns jetzt, und nicht nur für uns hier, sondern für alle Leute hier, und ich schließe damit, in Deutschland, auch in Frankreich, ist, wie man den baldigen Ernstfall definieren wird. Und wer wird diesen Ernstfall dechiffrieren? Das ist für mich zurzeit auch schwierig zu sagen, und ich werde mich nicht so weit jetzt in dieses Gebiet lancieren. Aber im Grunde genommen, wenn der Ernstfall beginnt, dann werden alle diese Begriffe, die wir bis zu jetzt benutzt haben, die haben eine ganz andere Bedeutung. Und meine Damen und Herren, wie üblich, der Pflug kann sehr schwer, sehr schnell zum Schwert sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus